On Sunday, the Lord gave me a message to preach, which is to choose Christ, to continue with Christ, and to end with Christ. Am Sonntag hat der Herr mir eine Predigt gegeben über das Anfangen mit Jesus Christus, das Weitermachen mit Jesus Christus und das Beenden mit Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to choose God, you see, to choose God, God, Christ is God, you see. Christus ist Gott. To choose him. Sich für ihn zu entscheiden. You see, you can choose him and never be able to continue with him. Du kannst dich für ihn entscheiden und es aber nicht schaffen, mit ihm weiterzugehen. And you can continue and not be able to end with him. Und du kannst aber auch weitermachen mit ihm, aber es nicht schaffen, es mit ihm zu beenden. You know, some can continue to some point. Einige können zu, bis zu einem gewissen Punkt weitergehen. You know, like John, John the Baptist. Johannes der Täufer. You know, when the going was getting tougher. Als es immer enger und enger wurde. You see, the problem was getting tighter. Das Problem immer schlimmer wurde. You know, until it is tighter and so tight that your back is at the end of the world. You bist can du, never see God. Bis es so eng ist, bis du so in eine Ecke gezwängt bist, dass du nur noch Gott sehen kannst, erst dann siehst du ihn auch. And you have to know that the bigger the problem, the greater the testimony. Du solltest wissen, dass umso größer das Problem, umso größer das Zeugnis. John the Baptist. Johannes der Täufer. He was kept in prison. War im Gefängnis. And he did not understand the kingdom properly. Und er hat das Königreich Gottes nicht verstanden. He thought when Jesus came, Jesus was going to free everybody. Er dachte, wenn Jesus kommt, wird Jesus alle befreien aus dem Gefängnis. He thought it was all about the natural. Er dachte, es geht um das Natürliche. And where God's children will not fail in the school any longer. Und Kinder Gottes werden niemals wieder in der Schule versagen. That we will have money more than enough to do everything. Dass wir die reichsten Leute sein werden, dass wir genug Geld haben werden. And somebody will not be able to kill us. Und dass uns niemand töten kann, dass wir unbezwingbar sind. You know. That was what John thought of. Das war das, was Johannes der Täufer gedacht hat. And when he was in a prison, als er dann im Gefängnis war, he now sent his disciple to Jesus. Hat er seine Jünger zu Jesus geschickt. And he said, "Are you the one we have been waiting for, or are we to wait for another?" Um zu fragen, bist du der, auf den wir gewartet haben, oder sollen wir auf jemand anderes warten? You know, if you. Praise the Lord. Hallelujah. If the going is not getting tougher, you cannot ask this question that John asked. Wenn du nicht in der Zwickmühle steckst, dann kannst du so eine Frage nicht stellen. John asked the question his disciple to ask Jesus. Johannes. Because he was even waiting and waiting and waiting. Nothing. Hat sein Jünger rausgeschickt, um diese Frage zu stellen, weil er anscheinend gewartet und gewartet hat und nichts sich bewegt hat, nichts ist passiert. To be free from this prison. Um befreit zu werden aus dem Gefängnis. But there was nothing. Aber es gab nichts. Then Jesus sent to him. Jesus hat ihn dann I don't know if you are able to go there. Ausrichten lassen. Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11. Praise the Lord. Halleluja. Ah, Daddy, thank you. Let's see. Matthew 11. Matthäus 11. From verse 2. 2. He said, now when John had heard in prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, art thou he that should come, or do we look for another? Because the going was getting tougher. Weil es immer brenzlicher und brenzlicher wurde. And you know John, you're, some of you know him. He was the one that introduced Jesus Christ to us. Wir kennen Johannes. Johannes war derjenige, der doch Jesus Christus der Welt vorgestellt hat. That Jesus even wrote about here that out of all the prophets, John is the greatest of them all. Wo Jesus gesagt hat, von allen Propheten ist Johannes der Täufer der Größte. John is the one that was filled with the Holy Ghost even in her mother's womb. Johannes war sogar der schon im Leib seiner Mutter gefüllt war mit dem Heiligen Geist. Filled with the Holy Ghost. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Is this very person here that is now questioning his introduction, if it was right or wrong. Gleiche Jesus Christus, der sein ganzes Leben in Frage stellt, der seinen ganzen Zweck in Frage stellt. Because he did not know how the kingdom functions. Aber das ist passiert, weil er eben nicht wusste, wie das Königreich Gottes funktioniert. He did not know what, you know, you are to know them. You are to know things in Christ's kingdom. It's very, very important. Du musst Dinge wissen im Königreich von Christus. If not, you will compare yourself to others. Sonst wirst du dich mit anderen vergleichen. Yeah. Comparing yourself to others is flesh. Dich mit anderen flesh zu vergleichen flesh. Ist fleischlich. You are in flesh. Du bist dann im Fleisch. You know, he was comparing himself to those that are free. Er hat sich mit denen verglichen, die frei waren. So also, you know, when you do exam and you fail, you will compare yourself to those that pass. Na, wenn du eine Prüfung machst und nicht bestehst, fängst du an, dich zu vergleichen mit den Leuten, die bestanden haben. You think I've had missing somewhere. Du denkst, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas übersehen? But you have to remind yourself, Jesus did not go for any tests. Aber wir müssen uns erinnern, dass Jesus keiner Prüfung, schulische Prüfung hatte. You know, he did not go for, you know, he did not talk about education. Er hat nicht über die Bildung gesprochen. He only talked about the word of God. Er hat über Gottes Wort gesprochen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. If you don't remind yourself of his kingdom, wenn du dich nicht an sein Königreich erinnerst, you will be like John. Wirst du wie Johannes sein. That is, here he is almost offended. Der schon fast verwirrt ist, der schon fast verzweifelt eigentlich schon ist. Verse 4, Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up. And the poor have the gospel preached to them. You know, this, they have it in the book of Psalms, Psalm 22, verse 26. You see, it's there. You know, Psalm 22, verse 26. You know, this very place, they know about it already concerning Christ when he comes. Und das, was Jesus hier sagt, ist aus Psalmen. Er zitiert hier die Schrift. Und diese Schrift, die kennen die Leute, die Schriftgelehrten und ältere Leute kennen diese Schrift. You see, that is the word of God. That was the word of God for them. Es war Gottes Wort für sie damals. You see, it's like there's a place also. Let us let me see if we are able to go there. Okay. You see, this very place. The Old Testament, you see, Moses, Elijah, they all prophesy of the coming of Jesus. Yes, I remember now. It's about, you know, there was a sign that the Bible said. There was a sign that the Bible said that to come when Jesus, he said, a virgin shall conceive a son. Is that? Im Alten Testament viele Prophezeiungen über das Kommen von Jesus Christus. Oder auch diese eine bestimmte, wo steht, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird. You see, you said virgin, we have a child. Eine Jungfrau wird ein Kind gebären. And here Jesus, you see, that is the word of God. This is also the word of God. And Jesus here is referring John to the word of God. Und Jesus verweist Johannes den Täufer gerade auf Gottes Wort. Jesus did not pet John. Jesus hat Johannes nicht versucht auf eine fleischliche Art und Weise zu trösten. He did not patch John. Er hat ihn nicht getröstet. You know, today we want to be patched. Heute wollen wir getröstet werden. We want to, you know, the nature to pet us. Wir möchten, dass das Fleisch uns tröstet. You see, that is one thing I hate from the beginning. Und das habe ich schon von Anfang an gehabt, dass like mich it. Jemand tröstet. Right, das gefällt mir nicht. And that's why if anything is even happening, passiert, I hardly say it to people because I don't want the pity of this world. Spreche ich es selten aus, weil ich nicht das Mitleid der Welt haben möchte. You know, when I lost a sister years ago, als ich vor vielen Jahren, als meine kleine Schwester gestorben ist, my husband wanted to even say to some of our friends. Mein Ehemann wollte das unseren Freunden mitteilen. So I said, no, I don't want anything pity of this world. Ich habe dann gesagt, nein, ich möchte nicht das Mitleid der Welt. Get away with your pity. Ich möchte nicht das, dieses Mitleid. Praise the Lord. Halleluja. You know, when we hear evil news, we take our phone and we are, you know, we are sending message upon message upon message. Aber oft, wenn wir böse Nachrichten empfangen, dann verbreiten wir sie, weil wir sie glauben. You see, you believe it, you receive. Wir glauben und empfangen es. What you don't receive, you don't send the message. Aber was du nicht empfängst, das gibst du auch nicht weiter. I don't need to understand. Praise the Lord. Halleluja. You know, there was a time I was in problem years ago. Vor vielen Jahren hatte ich Probleme. And this very problem, I was held in a place. Und in diesem gewissen Problem war ich halt in einem, wurde ich gefangen genommen. And they did not allow me to phone my husband because I wanted to phone him to inform him of the problem that I was having. Und ich wurde halt aufgehalten von der Grenzpolizei sozusagen und durfte mich nicht vom Fleck bewegen und ich durfte niemanden kontaktieren, auch nicht meinen Ehemann. But I said, if you can hold me not to speak to my husband, but you cannot hold me not to speak to the Holy Ghost. Ich habe ihnen dann gesagt, okay, sie können mir vielleicht das Telefon wegnehmen und mir verbieten, mit meinem Ehemann Kontakt aufzunehmen, aber sie können mir nicht verbieten oder mir verhindern, dass ich Kontakt mit dem Heiligen Geist habe. Then I started praying in the spirit. Und fing ich an, fremden Zungen zu beten. The next day, they now free me. Und am nächsten Tag hat die Grenzpolizei they mich gelassen. Me to phone my husband. Und ich durfte meinen Ehemann anrufen. Can you get und ich durfte diesen I thank God that I did not share that evil message, that the problem that I was facing. Und ich danke Gott, dass ich dieses Problem nicht weitergeben habe an meinen Ehemann. I thought they were even doing me bad, not because they refused to allow me to share the message with my husband that I'm in problem. Ich dachte, ich dachte sogar, es ist schlecht, dass sie mir nicht wenigstens erlauben, dass ich das meinem Ehemann mitteilen kann. I did not know that God was doing his own job. Aber ich wusste gar nicht, dass Gott eigentlich sein eigenes Ding he gemacht was on his own job. Er hat sein eigenes Ding gemacht. He was preparing me and telling me that don't give up. Hat mich vorbereitet, mir gesagt, dass ich nicht aufgeben soll. That until you say it, it does not belong to you. Dass erst wenn du es sagst, dann gehört es auch dir. Until you start sharing it, it does not belong verbreiten, dann gehört es auch dir. Praise the Lord. Halleluja. And before I know it, I was free. Then they now allowed me. You know. Through them, the victory came. You see, he will use whatever is around you to free you. Und durch sie kam dieser Sieg. Er wird das nutzen. Praise the Lord. Was um dich herum ist, um dich zu befreien. You see here, John the Baptist is questioning the word of God. Johannes der Täufer stellt Gottes Wort in Frage. He was the one that introduced Christ, and that is when. You know, this in River Jordan, as he was baptizing the people, and Jesus came, he said, he now said that God said to him that he who the dove come upon his head is the Messiah. Ja, und Johannes der Täufer, er war sich eigentlich hundertprozentig sicher, dass Jesus Christus der Christus ist, weil er so viele Zeichen, so viele Worte von Gott bekommen hat, so dieses Zeichen, dass derjenige, den er taufen soll, dass eine Taube vom Himmel auf ihn sich niederlassen wird. Und das ist alles passiert. Und er hat Jesus Christus an dem Tag getauft im Jordan. You know, you have a lot of signs that the Lord gave to viele Zeichen hat er bekommen. So also you and me. Genauso today. Wie du und ich heute. He gave us a lot of er hat uns viele Zeichen. That we are the head and not the dass wir der Kopf sind, nicht das Can Ende. You get it? That greater is he that is in all than he that is in the world. Als der auf der Welt. You see that no weapon that fashioned against us shall prosper. Dass keine Waffe, die sich gegen uns richtet, gelingen wird. You see that whatever we do, whatever we do, we prosper. Das, was immer wir berühren, erfolgreich you wird. You see, we have a lot. But here something very little comes to John. Aber hier kommt eine kleine Sache, ein kleiner Stein. So also something very little can come to you and me. Genauso kann auch etwas Kleines zu dir und mir kommen. We start doubting the word. Und dann fangen wir an, Gottes Wort anzuzweifeln. You see, when maybe we fail in our exam. Vielleicht haben wir eine Klausur verhauen. Maybe there is, you know, we are saying that this old sickness is back again. Und eine Krankheit taucht wieder auf. Okay. Schmerzen, Symptome tauchen wieder auf. Maybe you can even just name it. You see, there are lots of things that you know. Satan is always knocking. You see, your job. No, maybe they'll just drive you from your job. Du wirst gekündigt. Du kriegst Abmahnung. Just like John here is in prison. Genauso wie Johannes, der hier im Gefängnis ist und Johannes und Gott in Frage stellt. Praise the Lord. Halleluja. Vers 6. He said, "And blessed is he." Whosoever shall not be offended in me. Glückselig ist der, der keinen Anstoß an mir nimmt. Blessed is he whosoever shall not be offended in me. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Blessed is he who will not give up on me. Glückselig ist der, wer mich nicht aufgibt. Even when it seems it's not working. Auch wenn es nicht wenn es so aussieht, ob es nicht funktioniert. You know, God could not protect. You know, people who they want the natural. We see that God could not protect Shadrach, Meshach, and Abednego from entering the fire. Das natürliche, der natürliche Mensch wird sagen, Gott konnte Shadrach, Meshach, and Abednego nicht davor beschützen, ins Feuer geschmissen zu werden. You see, he could not protect them. Er konnte sie nicht beschützen. He could not prevent them could not save them from the hand of the king. Er konnte sie vom König nicht retten. He could not prevent the army from going to Elisha. Der natürliche Mensch würde auch sagen, dass Gott nicht die syrische Armee aufhalten konnte, damit sie überhaupt gar nicht zu Elijah kommt, dass sie noch nicht mal vor ihm stehen können. You don't tell God what to do. Aber du sagst Gott nicht, was er he zu tun und zu lassen hat. Er weiß, wann er zu wirken hat. Praise the Lord. Halleluja. He knows the time to save. Er kennt die Zeit. He knows how to save er weiß, wie er rettet und wann er rettet. You know, he knows how to save his own. Er weiß, wie er seine Kinder rettet. Praise the Lord. Halleluja. Like Jesus said in Luke 4. Wie Jesus in Lukas 4 sagt. Let us put something here. Let us quickly go to Luke 4. Lukas 4. Praise the Lord. Halleluja. Luke 4. He knows the time to come. Er weiß, wann er zu kommen hat. You know, in Mark 4 also, he said, when you plant a seed, he said, you go and sleep night and day, you know not how it grows. Markus 4, dass du siehst diesen Samen ein und du gehst schlafen und stehst wieder auf und lebst dein Leben und du merkst gar nicht, wie dieser Same, den du eingepflanzt hast, langsam Tag für Tag wächst. Praise the Lord. Halleluja. Look for from verse 25. Lukas 4, 25. 27. He said, but I tell you of a truth. Many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land, but unto none of them was Elijah sent, save unto Sarita, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. Verse 27. And many lepers were in Israel in the time of Elijah, the prophet, and none of them was clean, saving Naaman, the Syrian. You know, he knows how to save his own. Er weiß, wie er seine Kinder rettet. Many widows, they were there. Viele Witwen waren that da. He knows his own. Aber er kennt seine eigenen. You know, it's not not just all widows. You know, when people hear of widow today, widow, heute Leute von Witwen hören, von Menschen, die and people want Frauen, to do Männer, Ehemänner the widow haben, weil of the sie verstorben sind. And now the widow of this world. Will man für alle Witwen da sein, aber es geht nicht um alle. I get it. Praise the Lord. Die Bestimmte, die many Bestimmten. Lepers. We are in Israel. You know the sick. He did not just save all the lepers. Er hat nicht alle Lahmen gerettet. He chose to save his own. Er hat sich entschieden, seine eigenen he zu knows how to save his er own. Weiß, wie er seine Kinder he knows how to protect his own. Er weiß, wie er he seine knows Kinder the time schützt. To come. Und er weiß auch, wann er zu kommen hat. That should not bother you. Und das sollte dir keine Sorgen bereiten. Matthew 11. Matthäus 11. Halleluja. Verse 6 again. Vers 6. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. That will not be provoked because of me. Der sich nicht von mir provozieren lässt. You know, we can't be provoked because of Jesus. Wir können provoziert sein wegen Jesus. Some of us are provoked because of him. Einige von uns sind provoziert. Believing him. Obwohl ich dir geglaubt habe. Obwohl ich zur Gemeinde gehe. Obwohl all das, es ist, als ob nichts funktioniert. Du hast Anstoß genommen. Du bist provoziert. You see, upon everything, I pray, I fast, I do everything. I try my best. Ich bete und faste und tue mein Bestes. I try my best. Ich versuche mein Bestes. All, dennoch. What did God want from was me? Will Gott von what mir? Does he want me to do? Was soll ich denn noch tun? Look at yourself, the schau dir die Ungläubigen an. Look at yourself, they are working, they are job, they are having enough money, more than enough money sie to do whatever Geld. They sie want haben mehr to als genug Geld. Sie haben Freunde, sie haben Familie, sie haben sogar, sie finden they have Liebe. Husband, they have wife, they have how's name them? Sie haben all das. That's you. Aber du you are comparing yourself to vergleichst him. Dich mit diesen Leuten. Oh, Daddy, thank you. Blessed. You see how to be blessed in Christ's kingdom. Glückselig. Wie sind it's wir when gesegnet, you are not offended. Wenn wir nicht angegriffen sind? Look at it. How to be blessed. Wie sind wir gesegnet? It's when you are not sad. Wenn wir keinen Anstoß nehmen, wenn wir nicht traurig sind. It's when you rejoice, even no matter the end. Wenn es keinen Grund gibt, sich zu freuen, see, to be blessed, wir gesegnet sind. You know, everybody can rejoice and say praise the Lord when the result is so good. Weil jeder kann seinen eigenen when you pass. Jeder kann seinen eigenen Gott sich selbst preisen und feiern, wenn man besteht, wenn man Erfolg hat. But how many can praise God when they fail? Wer kann den wahrhaftigen Gott anbeten, wenn man versagt? Thank you. You see, it's not about praising God. When things are good. Geht nicht darum, Gott zu preisen, wenn singing die Dinge gut laufen und dann singen, you see, tanzen. When, how many can sing Alleluia when things are getting worse and worse and wer kann den Herrn preisen, wenn die Dinge schlimmer und schlimmer und schlimmer werden? You are about to be thrown into the fire. Du bist kurz davor ins Feuer geworfen. And you can see that those that you know this fire is so hot that dieses Feuer ist so heiß. Parents are saying give up. Dass Eltern sagen, gib friends doch einfach are saying, auf. Give up. Freunde sagen, lass es doch einfach you sein. See everybody just say, what you give up? Can't gib you doch see einfach the fire? Auf. Siehst du nicht, erkennst du see nicht the die fire Gefahr? To you das Feuer so spricht hot. Zu dir, ich bin heiß. Can you still listen to Christ? Kannst du dann noch Christus gehorchen? Can you still listen to his voice? Kannst du seiner Stimme can you still noch hear gehorchen? His voice? Kannst du seine Stimme noch in hören? The midst of all those voices unter around you. All den anderen Stimmen, so die unter dir schreien sind. So viele Stimmen maybe schreien. Und deine Kinder. Deine eigenen Kinder sagen dir, hör auf, geh nicht ins Feuer, wir brauchen dich hier noch. Hast du kein Mitleid mit uns? Deine Mutter, dein Vater. You know, I carried you in the womb ich habe 9 Monate. I suffer for you. You see, what God, why don't you choose me? Jahrelang für dich hart gearbeitet. Entscheid dich doch für I mich. God for Shedra, Meshach, aber ich danke Gott für Shadrach, Meshach und Abednego, für diese drei hebräischen Jungs, did not listen to the voice of the flesh. Die der Stimme des Fleisches nicht gehorcht haben. Die gesagt hat, wenn Gott uns rettet, ist das so. Wenn er uns nicht rettet, ist es auch so. It doesn't matter what it ist egal, denn er bleibt Gott. Praise the Lord. Halleluja. They were not offended. Sie waren nicht, sie haben keinen Anstoß genommen. You see, God come when you are not offended. Gott kommt, wenn du keinen Anstoß nimmst. He knows that you are not offended. Er weiß, dass du keinen Anstoß nimmst. You see, when you are offended, you invite Satan. Aber wenn du Anstoß nimmst, lädst du den Teufel ein. Somebody called Satan rejoices in your being, that you are being offended. Weil der Teufel freut sich in deiner Bitterkeit, in deiner Wut, in deiner Unvergebenheit. But if you are not offended, aber wenn du Satan packt und sagt, ah. The more I push, the further he goes to Christ. Beißt der Teufel sich die Zähne aus, weil er kann einfach nirgendwo angreifen, weil umso mehr er drückt, umso mehr er diese Hitze erhöht, umso mehr drückt es dich an Jesus Christus. The more the fire gets so heißer dieses Feuer. The more they want to start to say, they want to keep on trusting God. Aber dennoch wollen sie Gott noch mehr vertrauen, sich noch mehr in ihm fallen lassen. He's a blessed, ihm noch mehr übergeben. He's wie wir glückselig sind, wenn wir keinen Anstoß nehmen. Wenn du Geld hast, bist du gesegnet. He did not say when you have job, then you are wenn blessed. Arbeitsplatz hast, or when you pass in your exam, you are blessed. Dann he said gesegnet. If you are not offended, wenn du keinen Anstoß nimmst, dann bist du gesegnet. I don't know how we are going to finish this message. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And as they departed, verse 7. Jesus began to say unto the multitude concerning John, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaking with the wind. You know, John went to the wilderness to preach. Johannes ist in die Wildnis gegangen, in die Wüste, um dort zu predigen. Preach to who there? Um zu wem zu predigen? You know, the natural will not go there. Der natürliche Mensch wird nicht dorthin gehen. The natural will go to the city. Der natürliche Mensch wird in die Stadt gehen, auf den Marktplatz. So that we see people to hear him. Dort, wo viele Leute sind, viele Zuhörer. But he went to the wilderness. Aber er ist in die Wildnis gegangen, wo niemand war. Because it takes God to bring people to God. Weil es Gott braucht, um Menschen zu Gott zu bringen. By himself. Er bringt die Leute. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He takes him to come to him. Ihn, um zu ihm zu kommen. That's like just like what Jesus said. Genau wie das, was Jesus hier he sagt. Said, is it not John 6? Let us go to John 6. Johannes praise 6. The Lord. Hallelujah. John 6. John 6, 65. Johannes 6. Put something here. 65. John 6, 65. And he said, therefore, I said unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. The flesh cannot allow you to come. Das Fleisch wird es nicht zulassen. That you are here, dass du hier bist, es braucht Gottes Wort. He takes his voice. Es braucht seine Stimme. His gospel, the es braucht sein Evangelium, Christ. Das Evangelium von no Jesus Christus. Can keiner me, kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater ruft mich. Just like that of John. Und das ist das, was Johannes in sagt. The wilderness, preaching. In der Wildnis prägt in er. Desert, in der Wüste prägt er. You see preaching in the desert. In der Wüste prägt you see preaching er. To what? Scorpion. Zu wem? Zu den Skorpionen. What is there? Nobody. Kakteen. Zu den Kamelen. But people, how people heard it and they left city. They went to him. Aber Leute haben die Stadt zurückgelassen und sind in die Wüste gegangen, um ihm zuzuhören. It is God. Und das braucht Gott, um Gott zu folgen. Praise the Lord. Halleluja. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaking with the winds? Because what is in the wilderness? Was ist in der Wildnis? It's only, you see, you can hear the wind blowing. You can see the grass. You can maybe some, you see, you bet not people. Not people, somebody that want to do anything with people will not go to the wilderness. Jemand, der etwas der predigen will, etwas verbreiten will, sucht sich Orte, an denen viele Menschen sind, damit auch viele zuhören. God will not allow his glory to go to anybody. Aber Gott will nicht, dass der Dank, dass die Anbetung an jemand anderes geht, außer ihn. He brought the people there. Er hat die Leute dorthin gebracht. He sent the people there. Er hat die dorthin geschickt. And not even the beautiful voice of John. Und nicht die schöne Stimme von Johannes. They did not even hear his voice. Sie haben seine Stimme nicht you gehört. See, because where he was, where they were coming from, you see, and you got, you know how to transfer things. Er weiß, wie er Dinge versetzt, wie er Dinge zusammenbringt. You see, I know how to connect things together. Wie er Dinge verbindet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 8. And what went ye out for to see a man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. He did not go to the palace to preach. Er ist nicht zum Palast gegangen, um zu but reden. But people went to him to hear the word of God. Aber Leute sind zu ihm gegangen, um Gottes Wort zu hören. They did not go there to see somebody dressed so beautifully. Sie sind nicht dorthin gegangen, um jemanden like zu sehen, king. Der wie ein König angezogen ist. They did not go to the palace. Sie sind nicht zum Palast it's gegangen. It's like you're coming here. Somebody that is looking for a beautiful, you know, well, you know all these big churches. You will not even come here. Leute, die nach großen Gemeinden sich sehnen, nach großen Volksmengen suchen, werden hier nicht hinkommen. To come here, it means you are here because of Christ. Wenn man hier ist, ist man hier wegen Jesus Christus. Just like Jesus is saying about John here. Genauso wie Jesus über Johannes spricht. Then he said, but what went ye? Then verse 9. But what went ye out? For to see a prophet, yea, I say unto you, are more than a prophet. Matthäus 11, Vers 9. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Propheten? Ja, ich sage euch, ein, der mehr ist als ein Prophet. More than a prophet. Mehr John, als ein Prophet. He was more than a prophet. Er war mehr als ein Prophet. John is more than a prophet. Johannes ist mehr als ein Prophet. You know, people see themselves as a prophet today. Menschen sehen sich heute, betiteln sich gerne mit Propheten. They are so small. Aber das ist before so klein. Me. Yeah, so small before me. Das ist für mich so klein. I'm more than a prophet. Denn ich bin mehr als ein Prophet. Jesus said, John here is more than a prophet. Denn Jesus sagte, Johannes ist mehr als ein Prophet. You know the world today they are blind. Die Welt ist blind. They run after prophets. Sie sind hinter Propheten. They are looking for prophets everywhere. Sie suchen überall nach Propheten. But Jesus said, greater than prophets. Aber Jesus sagt, ein größer als ein Prophet ist hier. Thank you. Praise the Lord. Einer, der mehr ist als ein Prophet, ist hier. Then verse 10. For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face, which shall prepare the way before thee. Another sign. Ein neues Zeichen. Then verse 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, they have no reason greater than John the Baptist, notwithstanding. He that is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffer violence, and violent take it by force. Then in verse 13 said, For all the prophet and the law prophesy unto John. Daddy. He said they prophesy unto John. Sie haben geweissagt, bis hin zu Johannes. You know prophecy. Prophezeiung. You know, there are churches today that is just about prophecy. Es gibt Gemeinden, da geht's immer nur um Prophezeiung. He said they prophesy unto John. Sie haben geweissagt, bis hin zu Johannes. You see, after John, it's no longer about prophecy. Nach Johannes geht es nicht mehr um Prophezeiungen. You see, prophesying, you are going to be rich, you are going to be blessed, you are going to have money, you are going to do this, you are going to do this. It's not getting, you see, until John, you see, after John, nach Johannes, it's another world. Es ist eine neue Welt. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. After John is the truth. Nach Johannes the kommt truth die Wahrheit. Die Wahrheit ist gekommen. Even you see, the truth is solid. That's why he said, you shall know the truth. Du wirst die Wahrheit erkennen. The truth you know shall die Wahrheit, die du kennst, wird dich freisetzen. Praise the Lord. Halleluja. It's no longer about vision. Es geht nicht mehr um Visionen. A lot of churches, you know, parents are looking for vision. Eltern suchen nach Visionen. Until something is pursuing that they never go to church. erst wenn Probleme auftauchen, dann suchen sie eine Gemeinde auf. Sie suchen dann nach einem Propheten, der ihnen die nächste Woche vorher sagt. Der ihnen dann sagt, was noch kommen wird, was noch passieren wird. Thank you. Praise the Lord. Halleluja. Amen. To choose Christ. Sich für Christus zu entscheiden, mit Christus weiterzumachen und es mit Christus zu beenden. Even in Old Testament, selbst im Alten Testament, Abraham started with God. Abraham hat mit Gott angefangen. You see, in Genesis 12, he started with God. 1. Mose 12 hat angefangen you mit see, Gott. 11, 12. Let us go to Genesis. Genesis 11. Let's 1. Mose. Maybe let's you can start from 11 and just look at some verses. 11. To see the Abraham father. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 11. 1. Mose 11. You see, you hit from here. I went, look at it from verse 27. 27. Or from 26. It says, and Terah lived 70 years and begot Abram, Nahor, and Haran. You see, there were three brothers. Abram, Nahor, and Haran. Abraham, Nahor und Haran. Abraham war der Erstgeborene, der Älteste. Now these are the generation of Terah. Terah begot Abraham, you see, Nahor and Haran. That's verse 27. And Haran begot Lot. You see, the father of Lot is called Haran. Do you see it there? Der Vater von Lot heißt Haran. Verse 28. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity in Ur of the Chaldees, verse 29. And Abram and Nahor took them wives. The names of Abram's wives was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran. The father of Micah and the father of Issachar. Then verse 30, but Sarah was barren. She had no child. Verse 31, and Terah took Abram, his son, and Lot, the son of Haran, his brother's son, and Sarah, his daughter-in-law. His son Abraham's wife, and they went forth with them from all of the Chaldees to go into the land of Canaan. And they came unto Haran and dwelt there. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the father of Abraham, we are all living together. And the days, verse 32, and the days of Haran were 205 years old. And Terah died in Haran. That is Abraham's father. Abraham's father. Then chapter 12. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of your country, and from the kindred, and from the father's house. I know you are living in your father's house. Ich weiß, du Haus deines Vaters lebst. But I want you to live there. Ich will, dass du da rauskommst. I want you to get out of there. Dass du da rauskommst. Oh, Daddy. God did not promise Abraham religion. Gott hat Abraham keine Religion versprochen. He promised Abraham a land. Hat Abraham ein Land versprochen. People today, they are fighting for religion. Aber Leute kämpfen heute they're um Religion. Fighting. It's all about religion. Es geht ihnen immer um Religion. You see, here God promised Abraham a land. Gott hat Abraham ein Land versprochen. He said, get thee out of the country and from the kindred and from the father's house. Unto the land that I will show thee. You see, a land and not a religion. Ein Land und keine Religion. And I will make of thee a great nation. And I will bless thee and make your name great. And thou shalt be a blessing. You know, today is for us is Christ. Für uns ist Jesus Christus. We heard the word, the gospel of Christ. Wir haben das Wort gehört, das Evangelium. And we received Jesus as our Lord and und wir haben Savior. Jesus empfangen als unseren Herrn und we Retter. Have left our old life. Wir haben unser altes Leben zurückgelassen. You see, it's now the life of Christ. Es ist jetzt das Leben von Christus. You see, we have left the old, you know, the flesh. Das Fleisch. Just like Abraham left, you see, the father's house. Wie Abraham sein eigenes Haus verlassen hat. And said, I will, God has said to him that I will bless thee. Und Gott hat gesagt, ich will dich segnen. Can you help us to read verse 2 again? Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun, deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. I will make thee a great nation. And I, you see, God is the doer, not you. Gott ist der Macher und nicht du. Ich mache es. You know, I will give you results. Ich gebe dir das Ergebnis. I will give you what I want. Ich gebe dir das, was ich will, nicht was du willst. God is not talking about what Abraham wanted. Gott spricht hier nicht über das, was Abraham will. But he was talking about what he wants. Er hat über das gesprochen, was what er he will want to make Abraham für Abraham. To was er aus Abraham you machen know, will. Today we will tell God what we want. Heute sagen wir aber, was wir von Gott wollen. He's telling Abraham what I want. Aber Gott sagt Abraham, was er von ihm will. You have to know, it's not about what you want. Es geht nicht um das, was it's du willst, sondern was er für dich will. Praise the Lord. Hallelujah. You see why God's children they are going to be confused. Und das ist der Grund, dass Kinder Gottes verwirrt sein werden ohne die Wahrheit. Because they believe that is what they want. Denn sie glauben, es geht im Leben um you das, see, was sie wollen. I desire, let das, was bring ich wünsche, das will then ich. Will bless it. Das, was ich no. mir wünsche, das gebe ich ihm. Und wenn es mit etwas you. Glück kommt es zustande und vielleicht aber auch nicht. Aber er hat seine yeah. eigenen Pläne für he dich. Have his own purpose for you. Er hat seinen eigenen Zweck für you dich. See, you know, he have his own plan for Abraham seinen here. Eigenen Plan für Abraham gehabt. Like und genauso hat er es auch für dich. Genauso hat er es auch für dich und für mich. I will show thee. Ich will dir zeigen. We are the land. I will show thee the land that you are going. Ich will dir das Land zeigen. You don't the one telling you to go to the land. Ich sage dir, dass du gehen willst. You don't know the place. Du kennst den Ort nicht. When we want to tell him, we know all. Wir wollen ihm beweisen, dass wir es besser wissen. We know all. We know what is good. Wir wissen, was gut ist. We know where we are going. Wir wissen, wohin wir gehen. We know what we want. Wir wissen, was wir wollen. I will make of thee a great nation. It's what I want, and not what you want. Abraham don't have anything to say. Abraham hat hier nichts zu sagen. To hear, nur zuzuhören, God, zuhören und aufschreiben, was so gesagt wird. Also you und genauso geht es auch, wenn geht's auch bei dir und mir. Es geht um das, was er für mich will. Und nicht das, was ourselves. Wir für uns selbst wollen. You can, you may even want to pass, but vielleicht willst du bestehen, say. Aber er sagt, ich will, dass du praise nicht bestehst. The Lord. Halleluja. You know? Oh, Daddy. Thank you, Daddy. Everybody want to pass. Jeder will bestehen. Thank you. Verse 3. And I will bless thee. I will bless them that bless thee, and curse him that cursed thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. You see, it's all, they are coming from God, from the Father. All das kommt vom Vater. Nothing is coming from Abraham. Nichts davon kommt von Abraham. If God is saying what I want you to be. Aber das, was ich von dir möchte, you sagt better Gott. Ask him what he wants you to be. Frage Gott lieber, was er von dir möchte. You see, what he wants for you. Was er für dich will. And not what you want for him. Und nicht das, was yourself. Du für dich selbst willst. So Abraham departed. You have departed. You are now. You are God's children. You are born again. You are saved. Kinder Gottes, wir sind. You have started the journey. Wir haben diese Reise angefangen. He said Abraham started the journey. Da ging Abraham. And Abraham departed as the Lord has spoken unto him. Wie der Herr es zu ihm gesagt hat. And Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Abraham departed not knowing where he was going to. Abraham ist gegangen, wusste gar nicht, wohin er geht. He did not know where he was going. Nicht, wohin er geht. So also, you don't know where you're genauso going ist auch mit uns. I don't even know where he's taking me. Du nicht, wohin that's er that's really to me. Offenbart es mir. The journey, I know I the journey up. You know, I've started the journey, ich but I don't angefangen. Know where I'm going. Aber ich weiß nicht, wohin ich gehe. I don't know what he's going to do. Ich weiß nicht, was you see, see, it is his decision, not seine my decision. Entscheidung, nicht I'm not the one going to change the situation. It's him. Ich werde die Situation nicht ändern. Er wird sie ändern. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham departed, not knowing where he was going, except by faith. But all he knows that he also, God er wusste, him dass by faith. Er im Glauben geht. Er wusste nicht, wohin er geht, aber er geht im Glauben. He was moving by faith. Er hat sich fortbewegt im Glauben. Just like you have chosen Christ. Genauso wie wir uns für Christus entschieden haben, wir nicht wissen, wohin wir gehen, aber wir gehen faith. Im Glauben. You are moving. You are going. Where he wants you to be. You are there by faith. Wir sind da, wo er uns you don't even know what is going to happen. Wir wissen nicht, was dort passieren just wird. Just like Abraham, did not even genauso know what Abraham nicht wusste, happen. Was dort passieren wird, was dort anfangen wird. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham did not labor to know what was going to happen. Abraham hat nicht darum gekämpft, zu erfahren, was ihn dort erwarten wird. He just believed. Er hat einfach geglaubt. He just believed er hat geglaubt an die Stimme he von Christus. Geglaubt und ist im Glauben geblieben. As und das wurde ihm als Gerechtigkeit und Heiligkeit angerechnet. It's believing that makes you holy. Glauben macht dich heilig. Believing Christ makes an Christus holy. Zu glauben macht dich heilig. Praise the Lord. Halleluja. Believing him enough. Ihm allein zu glauben. To act on his word. Ihm so sehr zu glauben, dass wir nach seinem Wort handeln. we don't know where you are going. Du weißt nicht, wohin du gehst. You see, I don't know where I am going. Ich weiß nicht, wohin ich except gehe. By faith. Aber ich gehe im which Glauben. Is the word of God. Und das ist Gottes Wort. That I have. Was ich habe. I have the word of ich God. Habe das Wort faith. Gottes. Das ist mein Glaube. Praise the Lord. Halleluja. Anytime you choose Christ. Jedes Mal, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, you don't know. You see, anytime you choose him in anything, at jedes Mal, all. Wenn du dich für ihn entscheidest, you see, once you choose him, you see, it's not just salvation alone to be born nicht again. Nur in der Erlösung. You see, when I there are two things. You see, this job, I might do it or not. You see, but it will disturb me from, it will prevent me from going to the house of God. It will affect my relationship with God. Because of that, I can't, though the money is so big, I reject it. I now choose God. You see, anytime you choose him, jedes Mal, wenn wir uns für ihn entscheiden und gegen diese Welt. You don't know where you are going. Weißt du nicht, wohin du gehst. Praise the Lord. Halleluja. You see, anytime you choose him, you don't know where you are going. Wenn du dich für ihn entscheidest, weißt du nicht, wohin du gehst. Oh, Daddy. Just like he said in John 3. John 3, Vers 8. He said, if you are born of the Spirit, wenn du aus dem Geist Gottes geboren bist, the wind blows, der Wind weht, wohin er will. And though you hear his sound, wir hören sein Sausen. Yet you neither know where it comes from. Wir wissen nicht, wohin er kommt. Nor where it is going. Und auch nicht, wohin dieser Wind geht. So is anyone born of the Spirit. Genauso ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren you don't know, worden ist. You weißt es you nicht. You know, you don't know what you are even going to be. Du weißt nicht, was du sein wirst. You don't know. You know, some people they already know they are going to be doctor. They are going to be lawyer. Schon, they are going to be this. Das they just have it. They are the lord of their of themselves. Gut organisiert. You Herr see, über they don't manage everything. Herr über ihr Leben. But for God, for all, aber für we uns, don't know. Wir wissen es nicht. Ah, Daddy, thank you. We don't know. Wir wissen es and nicht. It's a blessing not to und know. Das ist gut. Das ist ein Segen. It's a blessing because the more you don't even know, the more you depend on the Lord. Umso mehr du es nicht weißt, umso mehr musst du dich an ihn anlehnen, umso mehr musst du ihm vertrauen. Praise the Lord. Halleluja. Ah, Daddy, thank you. So is anyone that choose Christ. So geht es jedem, der sich für Jesus entscheidet und der Mutter, Vater, Freunde, die Welt verweigert und zurücklässt. But he have a thought for us. Aber er hat Gedanken. No, that he have a thought er hat Pläne. He said, "Have a good thought." Ich habe gute Gedanken für praise euch. The Lord. Let us Halleluja. Go Jeremiah 29. You are to know that he has a good thought towards you. Wisse, dass er Pläne hat für dich. I don't know where I'm going, but ich weiß nicht, wohin ich gehe. But I know that he has a good thought towards you. Gedanken für mich. Oh, Daddy, you are so good. Du bist ein guter Vater. A good father. Jeremiah 29. Jeremia 29:11. He said, "For I know the thought that I think towards you." Abato, can you help us to read 11 and 12? Und zum Haus des Königs von Juda sollst du sagen, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Praise the Lord. Hallelujah. Well, I know the thought that I think towards you. Have a thought for you. Er macht sich Gedanken über uns. He have you in his mind. Er ist in deinen Gedanken. To have you in his thought. Gott denkt über dich nach. Is it not wonderful? You know, if a president have you in his thought, you see, it's something good in the natural world. Natürlich, wenn du Präsidenten auf deiner Seite hast, wenn du Könige auf deiner Seite hast, dann ist es was Gutes. Like the Europeans, we say, I don't have money, but my friend have money. Ich habe zwar kein Geld, aber meine Freunde haben Geld. Because they believe that their friend is always there for them. Weil sie glauben, it's always there for to help them. Ihre Freunde sind immer da, um ihnen auszuhelfen mit Geld. That any time they call, you know, there is anything. You see, their friend is always there. Dass ihr Freund immer da ist. You see, praise the Lord. Hallelujah. For I know the thought that I think towards you. Said the Lord, thought of peace and not of evil. You see, though you don't know where you are going, wo du nicht weißt, wohin du gehst, where he is taking you, wohin er whatever he is going to do in your life, was er mit in deinem Leben your parents' life, im Leben deiner in Eltern, your friends' life, deiner Freunde. You see, but you are praying for them. Du betest für you are preaching the word, the truth to them. Die Wahrheit. You see, though you don't know what is going weißt to happen, nicht, was es bringen wird, but all you are to know, was du wissen sollst, his thought towards you is good. Dass deine Gedanken, die er für dich hat, gut sind. Praise the Lord. Halleluja. For I know the thought that I think towards you, said the Lord. Thought of peace and not of evil. Satan also have thought towards people. Der Teufel hat auch Gedanken. But thought of evil. Aber bösartige and Gedanken. Not of peace. Und nicht Gedanken des Friedens. To steal, to kill and to destroy. Zu töten, zu stehlen und he's zu zerstören. He has his own thought. Er hat seine Gedanken über uns. Er macht sich Gedanken über uns. Then he said to give you an expected end. The end, a wonderful end. Ein wundervolles Ende. A blessed end. Yeah, that is all. Ende. You see, just know this. Know that you have a blessed end. Wisst du, dass du eine gesicherte Zukunft hast? Now the end you will never regret. Dass am Ende wirst du nichts bereuen. Because you have chosen him. Weil du dich für ihn entschieden hast. Because you continue with him. Weil du mit ihm weitergegangen bist. Because you have chosen to end with him. Weil du auch entschieden hast, es mit ihm zu Ende zu bringen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You see, you started, you continue and you end with him. Du fängst an, du gehst weiter und du endest es the mit end, ihm. The end, he said to give you an expected end, oh, a perfect Zukunft, end. Eine vollkommene Zukunft zu geben. Daddy, thank you. Danke. Oh, that is all I know. Das ist alles, I know ist. That the end is wonderful. Ich weiß, dass das Ende wundervoll ist. Daddy, because the end is Christ himself. Denn das Ende ist Christus selbst. Amen. Amen. But what do? We bother ourselves. Aber was tun about wir? What am I going to do next? Machen uns Gedanken. It's always the next. Schritte. Es geht what am I going to das do? Das ist das nächste. Was ist das nächste? Was ist hinter dieser Tür? Was ist hinter dieser you Tür? You think if you have forgotten? Glaubst du, dass er dich vergessen you hat? You know when he sent Joseph and Mary. Als er Josef und Maria nach Ägypten geschickt hat. You know, when Mary was pregnant, als Maria schwanger war. And King Herod was looking for the baby to kill the baby. Und König Herodes wollte Jesus töten, weil er Angst hatte, von ihm vom Thron gestoßen zu werden. And God told Joseph in a dream, that is after the birth, after giving birth to Jesus, after Mary giving birth to Jesus, then the three wise men getting there, the Herod wanted to trick them so that they can get the baby and kill the baby. Then Then God spoke to Joseph in a dream and said, take the baby and the mother and go to Egypt. Nachdem Jesus Christus geboren worden ist und die drei Heiligen, die drei Weisen bei ihm waren und weggeschickt und wieder gegangen sind, hat Josef von Gott eine Vision bekommen, dass er nach Ägypten gehen soll und das Kind verstecken soll und erst wieder zurückkommen soll aus Ägypten, wenn er es von ihm hört. You know, he said, go there. Geh dahin. And remain there. Und bleib da. Until I bring the water to you. Bis ich dir sage, dass du wieder rauskommst. You know, he that sent you. Er, der dich geschickt hat. You see, will he forget you? Wird er dich vergessen? He did not forget even Elijah. By Brook Sherry. Er hat Elijah nicht vergessen, als er an diesem Bach war, der And you see, when the water was getting dry. Und als dieser Bach ausgetrocknet ist und nichts mehr zu trinken gab. The bird could bring food. Sind die Vögel gekommen. There was no water to drink any longer. Es gab nichts mehr zu trinken. He knew that there's not going to be water for him to drink. Und er wusste, dass es nichts mehr zu trinken gibt. He knows everything. Er weiß alles über uns, in und aus. You know, you are the one that sleeps. He never sleeps. You know that. Du schläfst, aber er schläft nicht. You are the one that sleeps. Du schläfst, aber er schläft nicht. You are the one that forgets. Du vergisst, aber er vergisst nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then he sent Elijah to the widow woman. Dann hat er Elijah zur Witwe geschickt. Then for Joseph. Und bei Josef auch das Gleiche. Als es an der Zeit war, als König Herodes tot war. Josef hat Gott nicht die ganze Zeit gefragt, wann sollen wir endlich los? Wann sollen wir unsere Sachen endlich packen? Vergiss uns nicht. Heute singen und beten wir und schreien wir, Gott, vergiss uns nicht. Was ist das Nächste, was ich tun soll? Was monatelang am gleichen Fleck. Was soll ich jetzt tun? At the right time. Zur rechten Zeit. He went to Joseph. Ist er zu Josef gegangen? I said, go now. Gesagt, nimm das Kind, nimm die Frau und nimm, geh zurück, woher du kommst. The king is dead. Der König ist tot. Praise the Lord. Halleluja. We are so much in haste. Wir sind so in Eile. We are so much in haste. Wir sind so in Eile. If you are in haste, you can never follow God. Wenn du in Eile bist, wirst du Gott niemals folgen können. You cannot follow him if du kannst you are in Gott haste. Nicht folgen, wenn du in Eile I bist. Want you, I want verse 12. He says, then shall you call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. And I will be found of you, said the Lord, and I will turn away your captivity. And I will, you know, our captivity has been turned away. Unsere Gefangenschaft wurde uns weggenommen. When we receive Jesus, als wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter empfangen. You see, our captivity, unsere Gefangenschaft. It's not Father give me strength to stand. Es ist nicht Vater, gib mir Kraft, um standhaft zu sein. Ich habe schon die Kraft, um standhaft zu sein. Ich habe die Kraft, schon um standhaft zu sein. Er hat mir die Gnade geschenkt. Wenn du dich ihm übergibst, hast du Gnade über Gnade. Grace is not just. Let me give you. You see, grace is when you submit. Gnade ist, wenn du dich hingibst. If we go to the book of James. Jakobus. Go to the book of James. Praise the Lord. Halleluja. James 4. Jakobus 4. So that you know what grace, how to have grace in God's in Christ's kingdom. How to have grace. Wie wir Gnade haben. Give me grace durch Gebet time. Nicht, gib mir Gnade, you know, Vater. Give me grace to follow. You don't have grace. Then be born again. Wenn du keine Gnade hast, dann komm zu Jesus, empfange Jesus. Jesus, he is our grace. Denn er ist unsere Gnade. Er kam mit der Gnade. This is John 1. Johannes 1. James 4. Jakobus 4. Then Vers 6. But he gave more grace. Wherefore he said, God resists the proud, that giveth grace unto the humble. If you sought to have grace in Christ's kingdom, is when you submit to Christ. Im Königreich von Christus, wenn wir when you never look at your results, wenn ich auf unsere Resultate schauen. You see, you never look at his promises. Wenn wir auf seine Versprechen schauen. You see, you never look at whatever problem that is facing. Du schaust nicht auf das Problem, was um you dich herum ist. You see the solution that du siehst die Lösung und das ist Jesus Christus allein. You see how to humble, you are to so demütigen wir uns unter der Wahrheit. You see how you never see what's your what. You no longer compare yourself to others. See what others have. Was andere haben. Du siehst das, was Christus. What Christ have done for you. Für dich getan hat. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, never compare yourself to others. Your result. Deine Ergebnisse, ihre you see, just be satisfied with Christ alone. Sei zufrieden mit Christus. Are you humble? That's how to humble. So sind wir demütig. You see, when you are satisfied with him, wenn du zufrieden bist mit Jesus Christus, it doesn't matter what other egal was andere Leute they besitzen, have, sie können das Haus haben, das Auto haben, they can have Jesus. Aber ich habe Jesus. I'm satisfied ich bin with zufrieden him. Mit Jesus. It's enough for me. Jesus ist genug für mich. Lord. Halleluja. Oh, Daddy. They come to others, they are proud of their husband, wife, andere sind stolz auf ihre Ehemänner, ihre Ehefrauen, aber ich bin stolz auf Jesus Christus. Can you get it? You see, he said, he gave a grace unto the humble. Den Demütigen verleiht er Gnade. It's not by prayer. Nicht durch Gebet. To stand. You see, you just humble yourself. See Christ. The grace will be flowing. Schau auf Christus und die Gnade wird fließen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Oh, thank you, Daddy. Let me leave there. Once you choose Christ, wenn du dich für Christus entscheidest. Oh, Daddy, thank you. One thing you are to know. Eine Sache musst du wissen. You see, well, anytime you choose him, at any time, there are two things or three things to choose. You not choose Christ. Wenn du dich für Jesus entscheidest. You see, between you and anybody, whoever. Wenn es zwei Dinge gibt, für die du dich entscheiden musst. There is one thing you are to know. Eines sollst du wissen. That he have a good thought towards you. Er hat gute Gedanken. That is enough für dich. And you see, and a perfect end. Eine you see, that is all. You see, just go to Jeremiah 29. Geh zu Jeremia 9. You see, and be satisfied with him. Und sei zufrieden mit don't bother yourself with when, how. Wann, wie, wo. Oh, where? You see, when, how. You see, the flesh will tell you it's impossible. Das Fleisch wird dir sagen, es ist unmöglich. It will tell you, don't you see them? Siehst du das nicht? Look at them. You see, how is it going to be possible? Wie soll das funktionieren? Wie kommst du da rein? The flesh will tell, you see, the three Hebrew boys, look at the fire. Das Fleisch how is it going to be possible? If he cannot save you before fire, how can he save you in fire? Wie soll er euch retten? Er konnte noch nicht mal das Herz des Königs umwandeln, damit er Mitleid hat und es sein lässt. Aber jetzt im Feuer soll er euch retten? Wie soll das funktionieren? Why did God not kill the king before you are here? Wieso hat Gott nicht einfach den before König the fire can even be on. Tot umfallen lassen, bevor das Feuer überhaupt erhitzt wird? Ah, Daddy. But one thing I know. Aber eins weiß ich. Is that he has a good thought towards dass er gute Gedanken hat für mich. That is enough for me. Und das reicht mir. You see, and once you choose Christ at any time, wenn du dich there is one thing you are to do. Was ist eine Sache geben, die du one tust? One thing. You see, Paul said it. He said, one thing I do. Eine Sache tue ich. One thing, just one eine thing. Eine Sache tue ich. It's never to look back. Ich schaue nicht mehr zurück. Can you get it? Philippians. Let us go to Philippians 3. Philippa 3. One thing I do. Eine Sache tue ich. Since I started following Jesus. Nachdem ich angefangen habe, Jesus Christus nachzufolgen, Beziehung mit Jesus Christus one zu haben. Thing I do. Eine Sache tue ich. If I look back, I will go back. Aber wenn ich zurückschaue, werde ich zurückgehen. Philippa 3, Vers 13 und 14. 13 und 14. Jenny, can you help us to read chat? 13 and 14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und, okay, it's okay then. Thank you. You see, 13 and 14, he said, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do. Oh, Daddy. This one thing I do. Eins tue ich. Never to eat my vomit. Dass ich mein Erbrochenes nicht esse. What I have vomited, das, was ich ausgekotzt habe, werde ich mir nicht wieder in den Mund stopfen und runterschlucken. I cannot myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Is that not wonderful? For you to forget those things that are behind, the old life that has been dead and buried. Das alte Leben, was tot umgraben ist. Who we want you to go back? Satan. Denn wer will, dass du zurückgehst? Who we want you to go back? Wer will, dass du zurückgehst? Das Fleisch. Who we want you to go back? The world. Die Welt. This world. Diese Welt. Praise the Lord. Halleluja. He said, I press toward the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Daddy, thank you. Forgetting those things which are behind. Forgetting the flesh. Ich vergesse das Fleisch. Which are dead and buried. Was tot und begraben ist. Forgetting the old life. Ich vergesse das alte Leben. Forgetting the old man. Ich vergesse den alten Menschen. Who always competes you. Who before this time, you see, when I look at people, you see, the old life I look at, but today I look at Christ. Am alten Leben habe ich auf Menschen geschaut, jetzt schaue ich auf Jesus Christus. The old man that always compares himself. Der alte Mensch, der sich immer vergleicht mit anderen. He compares man to man. Mensch mit Mensch. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, Daddy, thank you. If we say we are one in Christ, do we really know the meaning? Wenn wir sagen, dass wir eins sind in Christus, wissen wir, was das bedeutet. Praise the Lord. Hallelujah. Before we go to this second. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Hebrew 11 before we go to Hebrew this 11. Place that I want us to go. Look at what Abraham also said. You know, here Paul said one thing I do. Paulus sagt, eines tue ich. Then Abraham said the same thing. Abraham hat das gleiche gesagt. Yeah, the same thing in Hebrew 11. Hebräer 11. You know, to follow God, you have to say the same thing. Um Gott zu folgen, musst du das gleiche sagen. Daddy, thank you. You know, you have to speak. We say the same thing like Paul. Du musst das gleiche sagen wie Paul. You say the same thing like Abraham. Du musst das gleiche sagen wie Abraham. Because if you believe like me, we have the same result. Aber wenn du wie ich glaubst, dann werden wir auch das gleiche Ergebnis haben. Verse 15. Vers 15, Hebräer 11. 15. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. You know, God said, leave your father's country. Gott hat gesagt, verlasse das den Vaterland. You see, your father's land. Das Land and Vaters. Go to the land that I'm going to show you. Und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. He promised Abraham a land. Er hat Abraham ein Land versprochen. And here he said, if they have been mindful of the country, where is the land that they came from? If their mind had been full of that very place. Wären ihre Gedanken voll von vom alten Leben, von der Vergangenheit, wären ihre Gedanken voll davon gewesen. The question is, where is your mind? Was ist in deinen Gedanken? What is your mind full of? Was ist in deinen Gedanken? Was Wovon sind deine Gedanken voll? Denn das, wovon deine Gedanken voll sind, da wirst du auch hingehen. Das wird dich immer anziehen. Deswegen ist es Erneuern der Gedanken mit dem Evangelium von Jesus Christus wichtig. Ist das nicht das Evangelium von Mose? Nicht Religion, nicht das Evangelium vom Fleisch, sondern das Evangelium von Jesus Christus. Not the gospel of the flesh. Praise the Lord. Hallelujah. He said, truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have the opportunity to have returned. Ich danke Gott, dass ihre Gedanken nicht voll waren von der Vergangenheit, nicht voll von dem Land. Ihre Gedanken waren voll auf das Ziel, wohin er geht. Wovon sind deine Gedanken voll heute? Ist es von der Vergangenheit? Oder von Christus, voll von Christus? How to avoid temptation. Wie wir der Versuchung entgehen. Don't allow your mind to go there. Lass nicht zu, dass deine Gedanken voll davon sind. Dass deine Gedanken dorthin wandern. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us now go to 2 Corinthians 4. 2. Korinther 4. 2 Corinthians 4. Your action will tell me, yeah, your mind, what. You know, I might not even know what is in your mind. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Aber später wird sich zeigen, nach deinen Wegen, nach deinen Worten, nach deinen Entscheidungen, wird sich zeigen, was in deinen Gedanken vorging. Oh, Daddy. Oh. Your mind. Deine Gedanken. He said that we are of one mind. Sie waren einer Gesinnung. Maybe we go there. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 4. 2. Korinther 4. Your mind is very important. Deine Gedanken sind sehr wichtig im Königreich Gottes. Spirit, soul and body. Körper, Geist und Seele. Spirit, mind and body. Körper, Gedanken und Geist. God walk through your mind. Gott arbeitet durch deine Gedanken. And Satan also walk through your und der Teufel arbeitet auch durch deine Gedanken. Okay, 2. Korinther 4. Vers 16. Vers 16. 16. Maybe we don't read 16 to the end. Osaze, can you help us to reach 16 to the end? Ja. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtete Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. About to help us to read verse 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Though my result is bad. Auch wenn meine Ergebnisse schlecht sind, auch wenn nichts von außen her funktioniert, aber ich bin mehr, ich wachse mehr und mehr in Christus. Halleluja. Leute können lachen. Sie können reden. Sie können erzählen, guck mal, was hier passiert. Aber ich weiß. I know, you see, he said, look at it, verse 16 again. But though, for which cause we faint not, we never give up. Wir geben nicht auf. I never give up. Ich gebe nicht auf. But though our outward man perish, things are not the way I want them to be. Die Dinge sind nicht so, wie ich es möchte. You see, that is not what I want. Es ist nicht das, was ich will, was ich mir vorgestellt habe. I want to receive it, that is not actually not what I desire. Es ist eigentlich nicht das, was ich mir wünsche. Yeah, the inward man is renewed day by day. But I know that he have a good thought towards me. Aber ich weiß, dass er gute Gedanken hat für mich. I know that he have a perfect word for me. Dass er einen vollkommen guten Gedanken hat für mich. I know his plan for me is wonderful. Dass seine Pläne vollkommen sind. That's all I know. Das weiß ich. These things might not be working outside. Dinge funktionieren vielleicht von außen nicht. Instead of going higher, I'm going lower. Anstatt, dass ich höher gehe, versinke ich. But I know. Aber ich weiß. You see, those things they cannot push me out of him. Sie können mich von ihm nicht wegnehmen. They take me for that to him. Sie nehmen mich näher an, sie ziehen mich näher an ihn heran. He said, for our light affliction, which is bad for a moment. Oh, Daddy, thank you. You see, the problem you are facing. Das Problem, was du vor Augen hast, das ist ein Moment, ein Augenblick. Ah, Daddy, thank you. Because he must surely do his job. Denn er muss sein Werk vollbringen, weil er verspricht und niemals enttäuscht. Because he's a God that he is not a man that lies. Weil er ein guter Gott ist, weil er ein Gott ist, der nicht lügt. Er ist kein Mensch, der lügt. Praise the Lord. Halleluja. Our light affliction, which is but for a moment, worketh for us. You know, it's working for me. Es wirkt zum Guten. Alles wirkt zum Guten. Auch wenn die Dinge nicht funktionieren, es wirkt alles zum Guten. Instead of making me to doubt his word, they are making me to believe. Anstatt dass ich zweifle, glaube ich ihm sogar mehr. Praise the Lord. Halleluja. He's called it light affliction. Er nennt es leichte Bedrängnis. Manchmal glauben wir, dass heute glauben wir, dass das, was vor uns ist, so schwer ist. He's so You know, Paul calls his affliction light. Aber Paulus sagt, es ist eine leichte Bedrängnis. Praise the Lord. You know, whatever problem you think you have. Das ist immer das Problem, was du meinst zu haben. You see, it is not even greater than that of Paul. Es ist nicht größer als die Probleme, die Paulus hatte. And it might be great before you. Vielleicht ist es für dich groß. Paul called it, he said it worked for you. Aber Paul sagt, es wirkt zum Guten für you dich. See, allow it to work for you. Lass zu, dass es für dich funktioniert und nicht gegen dich funktioniert. Whatever arrow Satan throws at die Pfeile, die der Teufel in deine Richtung schmeißt, du bist derjenige, der sagt, was aus diesen Pfeilen wird. It will work for you. Entweder werden sie or für dich arbeiten you. Oder gegen dich arbeiten. You see, the light affliction, die leichte Bedrängnis, is not even from God. Sie kommt nicht von you Gott. See, they were persecuting Paul from one prison to another. Sie haben Paulus verfolgt von Gefängnis zu Gefängnis, von Ort zu Ort. Er hat Gefängnis zu Gefängnis besucht. Today you are not even in prison. Heute sind wir nicht mehr im Gefängnis. But Paul called, you know, he was beaten, he was almost dead. Er wurde immer, er wurde so oft zu Tode geprügelt fast. Mit Stöcken. Aber Dennis sagt, es ist leichte Bedrängnis. Aber unsere Bedrängnis ist für uns so unerträglich. Aber was auch für dich, was in deinen Augen groß ist, wird auch groß sein für dich. Fang lieber an, Christus groß zu sehen. Und das andere klein. Praise the Lord. Hallelujah. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. It's working for you and not against you. Sie arbeitet für dich und nicht gegen dich. If you allow it to work for you, lass zu, dass es für dich und nicht gegen dich wirkt. The bigger the problem, the nochmal, bigger umso größer das Problem, umso größer das Zeugnis. You know, the Lord could have delivered them before the fire. Der Herr hätte sie erlösen können vor dem He Feuer. He allowed them to be thrown into fire. Er zugelassen, dass sie in das Feuer geschmissen Because werden. Because the natural man can deliver people before fire. Weil der natürliche Mensch kann vor dem Feuer retten. You know, maybe your mother will just come and be begging. Vielleicht wird deine Mutter dich vor ihren okay. König schmeißen und sagen, then bitte, bitte, bitte. In the midst of Aber fire. Wer kann im Feuer retten? Nur der wahrhaftige Gott. He will not allow any man to share his glory. Er wird nicht zulassen, dass irgendjemand If not because Ruhm of my mother that came to death, they will not. You see, your mother became your savior. Dass deine Mutter dann zum Retter wird. Was man deine Mutter jetzt feiert und lobt, weil sie so gebettelt hat. Until it comes to where it is God alone, you will never see him. Erst wenn es an dem Punkt ist, wo es nur Gott allein ist, dann wirst du auch nur ihn sehen können. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Any problem worketh for you if you allow Your focus to be Christ. Jedes Problem wirkt zum Guten. That will work for you. So, kann für dich funktionieren, wenn du es zulässt. If you allow him to be your attention. Wenn du zulässt, dass er deine vollkommene Aufmerksamkeit hat. I don't know if I'm able to go here. Praise the Lord. Halleluja. Mm. You know, if you believe, wenn du glaubst, that your suffering right now is so great, jetziges Leiden so groß ist, if you believe it, wenn du daran glaubst, that you cannot bear it any dass longer, du es nicht mehr ertragen kannst, and you want to commit suicide, wenn du Selbstmord begehen willst, wait until you get to hell. Warte, bis du in der Hölle angekommen bist. Das ist das, was Gott sagt. You know, you can even have a taste of hell here. Du kannst hier einen Geschmack von Hölle haben. On the candle and put your finger and see how. Steck deine Hand in eine Flamme. Du wirst merken, wie heiß das ist, wie unerträglich das ist. It's not only your finger. You know, the whole body is going to be hell. Aber dein ganzer Körper wird in der Hölle sein. And you are going to know that. You know how you burned with just a little. Put a little thing. Then you see when the whole body is in fire. Then you know what it is. Praise the Lord. Hallelujah. He says, whoever commits suicide will go to hell. Gott hat gesagt, wer immer Selbstmord begeht, fährt in die Hölle. I can remember my sister, she was depressed. Ich kann mich daran erinnern, als meine Schwester vor vielen Jahren Depression hatte. She said she wanted to kill herself. Sie hat gesagt, sie wollte sich töten. But she now read the Bible. Sie hat dann die Bibel gelesen. She said there is no place that anybody kill herself or dass was planning niemand, to do it. Dass dort niemand vorhatte, sich selbst umzubringen. He said, only ask God take my life. Dass immer nur die Leute darum gebeten haben, dass Gott ihnen das Leben nimmt. Then he started praying, God take my life. Dann hat sie angefangen zu beten, Herr, nimm mein Leben. He said several times she was almost killed. Und sie hat gesagt, mehrere Male wäre sie fast dabei umgekommen. Then she now started praying, Father, I'm sorry, I did not say so. Und dann hat sie sich beim Herrn entschuldigt und gesagt, ich nehme das zurück. She said she thought that to die was so easy. Sie dachte, zu sterben ist einfach. So also a man of God, that's genauso ein Mann Gottes, den wir auch alle kennen. That said two times, because he said he was in Vietnam also, he was having problems, and he now prayed that God should take his life. Er war im Vietnamkrieg und wollte, dass der Herr ihm das Leben nimmt, weil er Probleme hatte dort. And he said two times that he was almost killed. Und zweimal ist er fast dabei draufgegangen. Then he had to now pray and change the prayer. Und dann hat er angefangen, dagegen zu beten, das zu verweigern. You see, for a child of God, ein Kind Gottes, never take his life. Nimmt sich nicht das Leben. And you never allow it to come to you. Und lässt auch nicht zu, dass es in deinen you Gedanken never kommt. Say it. Du sagst es you nicht. Never think it. Du denkst es you nicht. I've never thought of anything like that. Ich habe über sowas noch nie nachgedacht. Ich weiß nicht wieso. I don't even think of it. Ich denke über sowas nicht you nach. You see, all the highest I think of, I would say, Father, when are you coming? Das Höchste, was passiert ist, dass ich sage, Vater, wann kommst du endlich? Wann kommst du endlich her? Like the Bible is that is in Romans. Let's go there. Romans 8. Römer 8. Romans 8 said. He said everything, they are all growing. Look at it, Romans 8. Römer 8. If we read from 18. He said, I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Whatever you are going through, was immer du durchmachst, what God has in you is greater. Was Gott in dir hat, ist größer. You see, what is going to be revealed in you? Was in dir offenbart wird. You know, if you say you are suffering right now, wenn du sagst, du jetzt leidest, you might say you are suffering. Sagst du leidest. But at the end, the glory that is going to be revealed, die Herrlichkeit, die offenbart wird, that you are going dir, to be with your Father, dass du bei deinem Vater sein wirst, for immer. Not ever work wenn nichts mehr ab diesem Punkt hier funktioniert, ab heute funktioniert einfach gar nichts mehr. But he told you that I have a good thought towards. Hat er dennoch gute Gedanken für dich hier auf Erden? Praise the Lord. Halleluja. Verse 19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the Son of God. That's what you see. When are you going to come, Daddy? Wann kommst du endlich, when Vater? Are you going to come? That is wann the highest I go. Das ist das Höchste, was ich denke. It's time you come. Es ist an der Zeit, dass du kommst. Ah, Daddy, thank you. Danke. Ah, then verse 20. 20. For the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who has subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. You see, everything, even the leaves, selbst die Blätter, the plants, die Pflanzen, the fish, the everything, die Tiere, all crying, alle schreien for deliverance. Um Erlösung. The lion, the, you see, all the animals, you see, all Tiere, crying for deliverance. Sie schreien um Erlösung. Everything God created, alles, was Gott erschaffen hat, ruft um Erlösung. Because since before they were all corrupt. Weil seit dem Sündenfall wurden sie alle vergänglich gemacht. Verse 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Can you get it? You see, everybody, they are like a woman going for labor. You see, groaning and die ganze saying, Schöpfung ist, when is the Lord coming? In den Wehen. When wann kommt der Herr? Wann wird sich alles ändern und wieder so werden wie vorher, vor dem Fall? Praise the Lord. Halleluja. And not only they, but ourselves also, verse 23, can you see it? Myself also. Sondern ich auch. We shall have the first fruit of the Spirit. Even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption. Daddy, thank you. To will the redemption of our body. Praise the Lord. Hallelujah. You see, we are growing. You see, we want you. You see, that's all I do. Das ist das Einzige, was ich that is the greatest. Das ist when are you going to come? Wann kommst du her? Daddy. When? Sometimes I just look at everything and say, Father. Wenn ich um mich herumschaue manchmal. Denke ich mir, Vater, es ist nicht der Zeit, dass du kommst, das ist alles. To take my life, um mein Leben zu nehmen. I never remember anything like that. An sowas erinnere ich mich you nicht. You know, God sometimes is marvel what you allow to come into your mind. Manchmal ist Gott sogar selbst überrascht über das, was in deine Gedanken kommt. That you can think of anything like dass man sowas denken kann. He himself marvel. Es überrascht ihn selbst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's not coming from God, but from Satan. Es kommt nicht von Gott, es kommt vom Teufel. The Lord hates suicide. Der Herr hasst selbst. That life does not belong to you. Denn dieses Leben gehört nicht dir. Belong to Christ alone. Es gehört Jesus Christus. It is his life. Es ist sein Leben. He died. He paid that life. Er hat dafür bezahlt mit seinem eigenen Blut. His blood. Mit seinem Blut. You are making his blood of no. You turn his blood to. It become. In vain in your life. Sein Blut ist dann vergeblich you vergossen. You see, you don't value his blood. Es wurde verschwendet. If really you value his blood, wenn du sein Blut schätzt, you will not do anything wirst du like sein that. Blut nicht verschwenden. If you see his blood so great, wenn du sein Blut so hoch achtest, praise the Lord. Wirst du es nicht verschwenden. You see, you will not even think of it or talk less of it. Du wirst dich daran denken, geschweige denn es tun, he said, no, so sad, mir das Leben zu nehmen. Weil kein Mensch, der Selbstmord begeht, wird in den Himmel kommen. He said, they will all go to hell. Alle gehen in die Hölle. He said, all of them. Alle gehen in die Hölle. All of them. Just check the whole Bible. Schau dir erst eine Bibel an. It? Who did it? Wer sind die Menschen, die es getan haben? What do you call him? Judas. Judas. He committed suicide. Er hat sich erhangen. Because he gave up on the Lord. Weil er dem Herrn aufgegeben hat. He rejected the Lord. Er hat den Herrn verweigert. You have to say the Lord is no longer your Lord before you can do it. Du musst sagen, dass der Herr nicht mehr dein Herr ist, bevor du das tun kannst. Then That is the only sin that will take you to Weil das ist die einzige Sünde, die dich hinbringt. Es geht nicht um den Selbstmord an sich. Es geht nicht um das Stehlen an sich. The Lord is no longer your Lord. Aber du hast gesagt, der Herr ist für dein Herr. Und deswegen beendest du dein you Leben. See all of that sin, you can Alle anderen Sünden, du kannst immer noch um Vergebung bitten. Aber wenn du es beendest, ist es vollendet und du gehst geradewegs in die Hölle. Praise the Lord. Halleluja. Mm. He said, because they did not believe Jesus. Weil sie nicht an Jesus geglaubt haben. Because they did not believe him. Weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Das ist der Grund, weshalb sie in die Hölle gehen. Weil wenn sie an ihn glauben, das ist sein Blut. His what he shed for that life. Das, was er für dieses Leben vergossen hat. Praise the Lord. Halleluja. It's like the Holy Spirit will reprove the world of sin. Genauso wie der Heilige Geist der Welt offenbaren wird, was Sünde ist. Die Sünde des Unglaubens. Das ist die Sünde, die uns in die Hölle bringt. Denn wenn du an Jesus glaubst, wirst du keinen Selbstmord begehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then let us come here. Amen. What is the time? Okay, so you stand. 2 Corinthians 4. 2 Korinther 4. 2 Corinthians 4. If we say we are one in Christ, wenn wir sagen, dass wir eins sind in Christus, do we really believe that? Glauben wir das wirklich? 2 Corinthians 4 from verse 16. 2 Korinther 4, 16. Praise the Lord. Hallelujah. First, from verse 16, we are there, but I want us to still go there. He said, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. 2 Korinther? 2 Corinthians 4. 4? Mm-hmm. 1? No, from 16. 16. The same place that we have read. That's okay. Okay. Then from verse 18. Where we look not at the things which are seen. We don't look at what we see. Wir schauen nicht auf das, was wir what sehen. Man can see. Was der Mensch you sehen know, kann. Man can see you have a husband. Der Mensch sieht, dass du einen Ehemann hast. They can see you have a wife. Dass du eine Ehefrau hast. They can see you. They can you know compare yourself to others. Is what man can see. Der Mensch kann sehen, kann vergleicht sich mit dem Menschen. You know here Jesus said the same thing. Jesus sagt hier das Gleiche. In the book of Luke. In Lukas. You see when they went to when he sent the 70s, als er die 70 geschickt hat, and when they returned, als sie zurückzukommen, they were rejoicing because the spirit, Satan, was subject to them. Und sie sich gefreut haben, weil der Teufel ihnen gehorcht hat. But Jesus said, rejoice not because Satan was subject to you. Aber Jesus hat gesagt, freu dich nicht, weil der Teufel dir gehorcht hat. You know, they pray for people, they were healed. Sie haben für Leute gebetet und you sie wurden geheilt. We pray for people, they are healed, we rejoice. Wenn wir für Leute beten und sie geheilt werden, freuen wir uns. But Jesus said, that should not be your Aber Jesus joy. Sagt, das soll nicht deine Freude sein. Can see weil Leute you know, können can see when people are das sehen, wenn Leute geheilt he werden. Said, that should not be your joy. Aber nicht das soll deine he Freude said, your joy sein. Should be your name. Deine Freude soll sein, dass dein Name im Himmel geschrieben you steht. You see, like just like Paul, the writer of 2 Corinthians, is saying here. He said, for verse 18. Where we look not at the things which are seen. Mm-hmm. We don't look at the, you know, they are saying the same thing. Wir schauen nicht auf das Sichtbare. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you can just even connect. You can connect it. Just look, is it not Luke? Let me see. Luke 9 or 10. Lucas 9. Praise the Lord. Then, hallelujah. Amen. Amen. Luke 9. Lucas 9. Okay, Luke 10, sorry. You Luke see, 10. Look at it from verse 17. Quickly go there, please, because of some of us here. 17. And this, look at from verse 17. And the servant returned again with joy, saying, Lord, even the devil are subject unto us through your name. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. You know, those that were mad, they are no longer mad. Die Leute, die verrückt sind, sind nicht mehr verrückt. They can see that their eyes are now clear. They are now wearing clothes instead of being naked. Die haben wieder Klamotten an. Praise the Lord. Hallelujah. Now people can see. Leute können das sehen. You know, they are no longer, things have changed. Die haben sich verändert. Now we rejoice when we pray for people and they are healed. Und wir freuen uns, wenn wir für that Leute beten und sie geheilt werden. Aber Jesus sagt nein. That should not be our das soll nicht unsere Freude sein. 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Satan is out of heaven. Der Satan ist raus aus dem He's Himmel. Out of heaven. Er ist raus aus dem Himmel. And that is why heaven is free for us to live. Deswegen ist der Himmel frei für uns, um live, zu leben. Enjoy your Liebe life. Und genieße dein Leben dort. Praise the Lord. Halleluja. Verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents. You see what he gave you. Ihr seht, was er euch gegeben hat. Seht, wer er sei. You see, you are untouchable. Du bist unantastbar. Praise the Lord. Halleluja. You know, if things never work, never bother yourself. Wenn Dinge nicht funktionieren, mach dir keine Sorgen. He have a better thing for you. Er hat bessere Pläne. He have a plan for you. Er hat einen vollkommenen Plan für dich. Einen wundervollen Plan. You know, sometimes we want to settle for a little. Manchmal wollen wir uns mit dem Kleinen zufrieden geben, aber er will das Beste für uns. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. And over all the power of the enemy. You see, the enemy. The fight. Any enemy. No enemy can fight you. Kein Feind kann gegen dich angehen. You should not bother yourself. Mach dir keine Sorgen. Just leave them. Just leave them. Lass die Gedanken einfach links liegen. Praise the Lord. Hallelujah. And nothing shall by enemy hurt you. Can you see the promise? Seh dir dieses Versprechen an. He said nothing can hurt you. If we can remember this, we will not be afraid. Nichts kann dir etwas antun. We will not be Wenn wir das wissen, werden wir uns keine Sorgen machen, uns keine Gedanken Then machen. Then he now said, verse 20, nevertheless, notwithstanding, in this, rejoice not. Don't rejoice, though you can do this, though you can do no, don't nothing can hurt you. He said that those things are all natural. That should not be your joy, all those things. Das ist alles gut, das ist alles schön, aber das soll nicht deine Freude sein, denn das alles ist natürlich. You know what the world that will be joyful of today? Das, worüber sich die Welt freuen wird. And I just found my wife just take away Satan from that man. Ich habe geredet und die sind einfach ohnmächtig geworden. You see, delivered upon people have been delivered. People have been Leute werden erlöst, geheilt. You see, no change. You know, just go to the hospital and empty the hospital. Ich gehe ins Krankenhaus und ich habe die ganze Abteilung leer gemacht. You see, go to the hospital. Mortuary. I emptied the mortuary. Ich war auf dem Friedhof und die Leute. Das war eigentlich eine Michael Jackson-Szene. I raised the dead. He said that should not be your job. Aber das ist halt nicht deine Freude sein. Weil der Mensch kann das sehen. We rejoice for what man cannot see. Wir freuen uns über das, was der Mensch nicht sehen kann. It is, rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You see the joy of the Lord. Ihr seht die Freude des Herrn. Be your strength. Soll deine Kraft sein. Praise the Lord. You see, you know that you have your husband, you have your wife. You see, that is people's joy today. Dass du einen Ehemann hast, dass du eine Ehefrau hast, das ist die Freude der Welt heute. You know, I rejoice because my name is written. Ich freue mich, weil mein Name im Himmel geschrieben steht. I rejoice because I'm a child of God. Weil ich ein Kind Gottes bin. I rejoice because he lives in me. Weil er in mir lebt. I carry him everywhere. Ich trage ihn überall hin. People may not even see it, Leute sehen es nicht. I know he is aber ich weiß, dass er da like ist. Like John said, you see, he said they might not know us, but we. Do you know? You know. He said, "Don't they my first John go there." Erster Johannes. Praise the Lord. Amen. First John. 1. Johannes. Let me see. 1 John 3. 3. 1 John 3. Sazer, can you help us to read verse 1? 1. One, two, Yep. was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 1. Johannes 3, Vers 1. 1. John. Ist noch so. 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Can you get it? They cannot see the Jesus in you. Sie sehen Jesus in uns. But that was not me, he's not there. Was heißt nicht, dass er ein Lügner ist. Das heißt nicht, dass er nicht da ist. He said, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Oh, Daddy, thank you. then in 2 Corinthians 4, verse 18, he said, why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. You see, you are to learn to see what the eye cannot see. Lerne das zu sehen, was das Auge nicht sehen kann. Learn to see what the word of God is saying. Lerne to das you. Zu sehen, was Gottes Wort dir sagt. Sehe, schau auf das allein. You know the Jairus. This Mr. Jairus, as he was following Jesus, you see, somebody says something that the eye can see. Gesagt, etwas gesagt, was das Auge sehen kann. But Jesus said, aber Jesus hat gesagt, glaub einfach. Glaub das, was das Auge nicht sehen kann. Praise the Lord. Halleluja. Where we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Daddy, thank you. Look at verse 6 of 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5, Vers 6. Let us read from 5. It says, now, he that hath wrought us for the self same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Therefore, we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk not by faith, not by sight. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8, we are confident, I say, and we are willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Verse 9, wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of him. That was what Nini said on Sunday. Praise the Lord. Here or there that you are accepted of the Lord. Amen. Amen. Pass or fail that you are accepted of the Lord. Bestand oder nicht bestanden. Whatever it is that is from God accepted from him. Whatever it is. Was immer es ist. What matters, it is coming from him. Was zählt, es ist von ihm kommt. What he want for me. Was er für mich will. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We walk by sight. Sorry, we walk by faith and not by sight. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. We don't walk by sight. Wir wandeln nicht im Schauen. We don't walk by comparing ourselves wir wandeln nicht im Vergleichen. We don't see, I don't see what others ich sehe nicht das, was andere haben. Ich sehe das, was Christus für mich getan hat. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Because of the time, I will just have just 3 minutes. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because of yes, the place I wanted you. Make reference to finish. You are to know that the world of Christ that you are born into. Du musst wissen, dass das Wort von Christus, in das du hineingeboren bist, er hat sein eigenes, er hat seine eigene Welt. His own world is so different from the natural world. Seine Welt ist anders als die Welt der Welt. His own victory is so different from the natural victory. Sein Sieg ist anders als der natürliche Sieg. His own prosperity, you see, prosperity is so different. Sein Reichtum ist anders als der Reichtum der Welt. And once you are born into his word. Und wenn du in seine Welt, in sein Wort hineingeboren wirst. Everything they are in him. Alles ist in ihm. You see, everything you are in need of, they alles, are in him. Alles, was du brauchst, ist in ihm. Let me just stop here. Amen. We start from here on Sunday. Amen. Praise Amen. The Lord. Hallelujah. Amen. Amen.